Ganz kurz auf Deutsch, für diejenigen, die doch nicht ganz verstanden haben. Heute ist der fünfte Woche, haben wir eine Lesung aus dem fünften Kapitel des heiligen Johannes-Evangeliums. Und wir haben auch hier am Teich Bethesda, wo fünf Säulenhallen war. Also diese Nummer 5 ist eine Vollkommenheitszahl, bedeutet der Fülle. Ein Mann lag 38 Jahre krank. 38 Jahre ist ein Symbol für die Nichtvollkommenheit, Unvollkommenheit. Vollkommenheit ist Symbol dafür 40. Die Nummer 40 lag ein Mann vielleicht wegen seiner vielen Sünde und Liebe zu Sünde, lag einfach krank am Teich. Gott hat ihn nicht bestraft, wodurch, aber hat ihn verhindert, dass er die Sünde weiter tut und in die Hölle geht. Manchmal wird Gott uns erlauben, dass wir irgendeine Krankheit bekommen, damit wir an Gott mehr und mehr denken. Heiliger Johannes allein hatte diese Geschichte erzählt, weil die Geschichte geschah in Judäa im Tempel Jerusalems. Und Johannes war spezialisiert für diesen Bereich Judäa. Markus, Matthäus und Lukas waren spezialisiert für den Bereich Galiläa. Deswegen hatten sie diese Geschichte nicht erwähnt. Es gab ein Fest. Das Fest war mit großer Wahrscheinlichkeit das Pascha-Fest von den Juden. Und dort kamen Hunderttausende von Juden, um den Tempel Jerusalems zu besuchen und die Zelebrationen dabei zu sein. Jesus ging allein ohne seine 12 Jünger. Er wird mit dem Mann etwas sagen und wird ihm auch etwas warnen, was er tun sollte. Deswegen hatte Jesus die Jünger nicht mitgenommen, auch damit er sich selber nicht dort bekannt sein sollte. Bethesda bedeutet Haus der Barmherzigkeit. Und der barmherzige Gott Jesu ging dort, um seine Barmherzigkeit den Menschen zu zeigen. Dort war am Schaftor. Und dort am Schaftor hatten die Juden die Schafe abgewaschen, damit sie als Opfer darbringen sollten. Also, an diesem Teich lag so viele, unglaublich viele Menschen, eine Menge von Menschen, die so krank waren und die um die Heilung sich wünschten. Wenn der Engel Gottes herabkam, um das Wasser zu bewegen, zu berühren und dann die Heilung erlangt, nur für einen Menschen, der zuerst kommt, das ist ein Symbol für die Taufe, ist ein Fakt, was geschehen ist, aber auch ein Symbol für die Taufe. Also Gott hat im Alten Testament durch Propheten sein Volk betreut. Als kein Propheten gab, 400 Jahre lang, hat Gott einen Engel geschickt und dann kam Jesus persönlich, um die Menschen zu heilen. Es wurde gesagt, dass nach dem Tod Christi ist der Engel niemals mehr doch kam herab und das Wasser berührt. Also das war nur bis zur Kreuzigung Jesu. Der Engel kam nicht mehr nach der Auferstehung Christi zu diesem Teich, weil Jesus selber ist die Heilung unseres Körpers und auch unserer Seele. Jesus kam, um den Mann, den armen Mensch, der so lange lag, zu fragen. Evangelium nach Johannes hat er darum gekümmert, jede Geschichte ausführlich zu besprechen, zu erzählen. Zweitens, er hatte mit dem Ende eine Sache beschrieben. Zum Beispiel, ein Mann ist so lang blind gewesen war, vielleicht 30 oder 40 Jahre, so lange Zeit blind gewesen zu heilen. Eine Frau, die 12 Jahre lang blutete. Also, das ist auch die höchste Zahl von Jahren, die eine Frau mit Blutung vielleicht vertragen kann. 18-jährige Frau, die gebunden von Satan und gebeugt von Satan, auch zur Heilung. So auch 38 Jahre lang ist der Mensch krank. Also immer extreme Zahlen hat er darum gekümmert. Und Jesus deswegen hatte diesen Mann gewählt, weil er war ein Symbol für das Volk in Sinai und auch war ein Symbol für die Menschen, die so lange in der Sünde lagen, weil Jesus wollte alle Menschen heilen. Dieser Mensch hat er gar nicht gesehen, außer dem Himmel und Menschen, die zu ihm kamen, um ihm zu helfen. Das war eine Gelegenheit, für die Hilfe zu empfangen, Gott zu bedanken, aber schaut nicht so aus. Jesus hat ihn gefragt, willst du wirklich geheilt werden? Er sagt, ich habe keinen Mann, keinen Mensch. Schaut so wie ein harter Mensch aus. Deswegen hat er keinen Freund, keine Freunde und keine Verwandten, die um ihn gekümmert hatten. Der Mann hatte nur gehofft, ein Gespräch mit Jesus, weil niemand auch hat mit ihm gesprochen. Jesus hat ihm gesagt, steh auf. Überraschenderweise ist das Blut geflossen in seine Füße und Hände und Gehirn und der Körper, der steif geworden war mit vielen Verletzungen und vielen Bettulzer, ist nun sehr gesund geworden. Ein großes Wunder geschehen. Sollte jubeln und den Mann, Jesus meine ich, küssen und umarmen und ihn nicht verlassen. Aber komischerweise, dieser Mann hat um sein Stinktabit gekümmert und nicht um Jesus. Hat nicht einmal ihn gefragt, wer bist du? Ich danke dir, nicht einmal gesagt. Kann ich mit dir laufen? Ich sehe, dass du größer als jeder Prophet. Ich habe niemals gehört im Alten Testament, dass ein Prophet so solcher Mensch geheilt hatte. Sollte vieles sagen und tun, aber eigentlich hat nicht getan. Das ist die Härte dieses Menschen, war hart, habe ich so gedacht und schaut so aus. Ging auf die Straße, war selber eine Predigt für die Menschen, die Tausende, die herumsammelt und sagt, warum tragst du einen Tragbarer am Samstag? Du darfst nicht, sagt der Mann, der mich geheilt hat, hat das gesagt und ich musste tun. Hat er einfach nur der Mann gesagt, hat nicht mit Respekt über ihn, hat nicht positiv über diesen Mann, der ihn geheilt hatte, geredet. Und Jesus ging zu ihm nochmal zum Tempel und sagt, du bist geheilt, pass auf. Es kann, wenn du zurückkommst zur Sünde, dir Schlimmeres geschehen, pass auf. Jesus, wir haben nicht daran gewöhnt, von dir diese Härte zu hören, dass du mit einem Menschen, der krank war, so lange krank war und braucht ein gutes Wort zu hören. Jesus sagt ja, aber mit diesem Mensch muss man das tun, weil er hat anders gedacht und vielleicht ging oder geht er nochmal zur Sünde. Dieser Mensch wurde geheilt und ging sofort nach diesem Besuch Christi im Tempel und sagte den Juden, ja, ich wisse nun, Jesus hat mich geheilt. Er hat mich gesagt, ich muss die Tragbare tragen, das ist nicht meine Schuld, es ist seine Schuld. Ab diesem Moment hatten die Juden entschieden, Jesus unbedingt zu töten. Nicht nur, weil er den Mann geheilt hatte, aber weil er den Sabbat gebrochen hatte. Sie haben nicht verstanden, auch dieser Mann hat nicht verstanden und leider hat nicht so viel von seiner Heilung profitiert. Lass uns die Barmherzigkeit Gottes doch genießen, davon profitieren, verlangen und ohne Verlangen, er wird zu uns kommen, um uns seine Geliebte zu heilen. Ehre sei unserem Herrn in aller Ewigkeit. Amen.